Erster, das sind die Worte von Agur. Er ist der Sohn von Jake. Agur sagt, ich habe viel über Gott nachgedacht. Ich wurde müde dabei. Zweiter, ich bin nicht sehr klug. Ich habe nicht viel Verstand. Dritter, ich habe keine Weisheit gelernt. Ich kenne Gott nicht gut. Vierter, wer ging zum Himmel und kam zurück? Wer hielt den Wind in der Hand? Wer band das Wasser zusammen? Wer machte die Erde fest? Wie heißt er? Wie heißt sein Sohn? Sag es, wenn du es weißt. Fünfter, alles, was Gott sagt, ist rein. Er schützt Menschen, die zu ihm kommen. Sechster, füge nichts zu Gottes Worten hinzu. Sonst wird er dich strafen. Dann bist du ein Lügner. Siebter, ich bitte dich um zwei Dinge. Gib sie mir, bevor ich sterbe. Achten, halte Lügen und Falschheit von mir fern. Gib mir nicht zu viel Geld. Gib mir nicht zu wenig Geld. Gib mir nur das Essen, das ich brauche. Neunter, wenn ich zu viel habe, vergesse ich Gott. Ich frage dann, wer ist Jahwe? Wenn ich zu arm bin, stehle ich. Das ist schlecht für Gottes Namen. Zehnter, sprich nicht schlecht über einen Diener bei seinem Herrn. Sonst wird der Diener dich verfluchen. Dann musst du dafür bezahlen. Elfter, es gibt Menschen, die ihren Vater verfluchen. Sie segnen ihre Mutter nicht. Das ist sehr schlecht. Zwölfter, es gibt Menschen, die denken, sie sind rein. Aber sie sind nicht sauber von ihren Fehlern. Dreizehnter, es gibt Menschen, die sehr stolz sind. Sie schauen hochmütig auf andere. Vierzehnter, es gibt Menschen, die sind wie Tiere. Ihre Zähne sind wie Schwerter. Sie fressen die armen Leute auf. Sie nehmen den Armen alles weg. Fünfzehnter, die Blutegel haben zwei Töchter. Sie sagen immer, gib her, gib her. Drei Dinge werden nie satt. Vier Dinge sagen nie, es ist genug. Sechzehnter, das Totenreich wird nie satt. Eine Frau, die keine Kinder bekommt, ist nie zufrieden. Die Erde wird nie satt von Wasser. Das Feuer sagt nie, genug. Siebzehnter, wer seinen Vater verspottet, ist schlecht. Wer seiner Mutter nicht gehorcht, ist schlecht. Raben werden seine Augen fressen. Junge Adler werden ihn fressen. Achtzehnter, drei Dinge sind für mich wunderbar. Vier Dinge verstehe ich nicht. Neunzehnter, der Weg eines Adlers am Himmel. Der Weg einer Schlange auf einem Stein. Der Weg eines Schiffes im Meer. Der Weg eines Mannes mit einem Mädchen. Zwanzigster, so ist der Weg einer untreuen Frau. Sie tut etwas Schlechtes. Dann wischt sie sich den Mund ab. Sie sagt, ich habe nichts Falsches getan. 21. Drei Dinge lassen die Erde zittern. Vier Dinge kann die Erde nicht ertragen. 22. Ein Diener, der König wird. Ein schlechter Mensch, der viel Essen hat. 23. Eine Frau, die lange nicht geheiratet hat und es dann doch tut. Eine Dienerin, die ihre Herrin ersetzt. 24. Vier Tiere sind klein auf der Erde. Aber sie sind sehr klug. 25. Die Ameisen sind ein kleines Volk. Sie haben keine große Kraft. Aber sie sammeln im Sommer ihr Essen. 26. Die Klippdachse sind nicht stark. Aber sie bauen ihre Häuser in Felsen. 27. Die Heuschrecken haben keinen König. Aber sie fliegen alle zusammen in Ordnung. 28. Eine Eidechse kann man leicht fangen. Aber sie lebt auch in Königspalästen. 29. Drei Dinge gehen sehr schön. Vier Dinge gehen sehr stolz. 30. Der Löwe ist stark unter den Tieren. Er hat vor niemandem Angst. 31. Ein stolzes Pferd. Ein Ziegenbock. Ein König, dem niemand widersprechen kann. 32. Wenn du dumm bist und dich selbst lobst, sei still. Lege die Hand auf deinen Mund. 33. Wenn man Milch presst, gibt es Butter. Wenn man die Nase presst, kommt Blut. Wenn man Wut presst, gibt es Streit.